Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala khayri khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Das heutige Thema hat der Autor, rahimahullah ta'ala, mal wieder mit einer Überschrift begonnen, die ein Ayah aus dem Koran ist. Und das ist das Tolle an diesem Buch, liebe Geschwister, dass das Buch besteht im Grunde genommen nur aus Ayat und Hadithen. Wir haben einen Kapitelname, dann haben wir zu diesem Thema Ayat aus dem Koran und Hadithe aus der Sunna. Und manchmal sogar ist der Titel selbst eine Ayat. Und insofern kann niemand etwas gegen dieses Buch haben, weil es geht nur um Ayat und Hadith aus dem Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam. Gut, der erste Vers oder die erste Ayat, die wir uns heute anschauen, ist das folgende Kapitel. Der Autor sagte: Babun qawlullahi ta'ala afa aminu makrallah فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ. Das Kapitel lautet: Allah, der Erhabene, sagte, fühlen Sie sich etwa vor Allahs Plan sicher? Vor Allahs Plan fühlen sich nur diejenigen sicher, die die Verlierer sind. Fühlen Sie sich etwa vor Allahs Plan sicher? Vor Allahs Plan sicher fühlen tun sich nur diejenigen, die verlieren werden. Und insofern, liebe Geschwister, ist das Thema heute, wenn wir diese Ayat angeschaut haben, und zwar die folgenden zwei Punkte. Nummer eins: Es gibt Menschen, die auf dem einen Extrem laufen, und zwar sie fühlen sich sicher davor, dass Allah subhanahu wa ta'ala sie bestraft. Sie fühlen sich sicher vor dem Plan Allahs. Und das Wort Makr, Plan, ist im Arabischen ein Wort oder eine List, die man im Insgeheimen schmiedet. Das heißt, der andere merkt, du planst etwas, und der andere merkt gar nicht, dass du die Sache planst gegen ihn. Und das nennt man Makr. Und diese Sache, über die werden wir gleich näher sprechen, inwiefern wir Allah subhanahu wa ta'ala zuschreiben dürfen, dass er Pläne schmiedet. Erstens einmal, wie ich gesagt habe, gibt es Menschen, die sich sicher davor fühlen, dass Allah sie bestraft. Und sich sicher vor Allahs Plan fühlen. Und die anderen, liebe Geschwister, ein anderes Extrem ist Menschen, die verzweifeln und überhaupt keine Hoffnung mehr haben auf Allahs Rahmah, auf Allahs Barmherzigkeit. Das sind zwei Extreme. Und dann die Ayat, die der Autor erwähnt hat, ist ein Ausschnitt. Oder ist nur eine Ayat. Jetzt sollen wir uns die Ayat vorher anschauen und die Ayat noch eine Ayat vorher anschauen. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, diese Ayat sind in Surat al-A'raf, Surah Nummer 7, Vers 97 bis 99. Allah sagte: أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. Fühlen sich etwa die Stadtbewohner sicher davor, dass unsere Strafe zu ihnen bei Nacht kommt, während sie schlafen? Oder fühlen sich die Bewohner der Städte etwa sicher davor, dass unsere Strafe vormittags zu ihnen kommt, während sie spielen? Sich sicher fühlen vor dem Plan Allahs sicher fühlt sich nur das Volk der Verlierer. Nehmen wir den ersten Vers noch einmal. Allah sagte: Fühlen sich etwa die Bewohner der Städte, die Stadtbewohner, sicher davor, dass Allah sie bestraft, bei Nacht, während sie schlafen. Und dieser Ausdruck, bei Nacht, während sie schlafen, hat Allah subhanahu wa ta'ala bewusst gewählt, wenn man das so sagen darf. Das heißt, Allah, was ich damit sagen will, Allah subhanahu wa ta'ala hat diese Worte gewählt, weil er etwas damit ausdrücken möchte. Und was wir darunter verstehen, ist eben die vollkommene Sicherheit. Sie fühlen sich sicher und sie schlafen wunderbar, wie man sagt, so schön, sie schlafen wie Babys, weil sie sich sicher fühlen vor der Strafe Allahs, obwohl sie in Sünden versunken sind. Schlafen sie ganz beruhigt, weil sie sich davon ausgehen, dass Allah sie trotzdem nicht bestrafen wird. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Awa amina ahlul qura, oder fühlen sich etwa die Stadtbewohner vor unserer Strafe sicher, dass sie zu ihnen vormittags kommt, während sie spielen. Und spielen tut man auch nur, liebe Geschwister, wenn man sich vollkommen seiner Sache sicher ist und wenn man keine Angst hat. Ansonsten, wenn man Angst hätte vor Allah subhanahu wa ta'ala, weil man Sünden begangen hat, wird man seine Zeit nicht dadurch verschwenden, dass man 12 Stunden pro Tag schläft oder dass man nachts nicht, gar nicht betet oder dass man tagsüber spielt und seine Zeit verschwendet. Das ist die Eigenschaft von Leuten, die sich sicher fühlen vor der Strafe Allahs. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala, das ist die Quintessenz dieser Verse, wenn Allah subhanahu wa ta'ala, und das lernen wir, liebe Geschwister, in mehr als einem Vers im Koran. Ich beginne meinen Satz zum dritten Mal. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala dir Dinge gibt, sodass du dich wohlfühlst, und dir Reichtum gibt, und dir Wohlbefinden gibt, und dir Gesundheit schenkt, während du ein Sünder bist, dann pass auf und denk nicht, dass du bei Allah subhanahu wa ta'ala erfolgreich sein wirst. Also wenn du Sünder bist, zum Beispiel nicht betest, und das ist, wir greifen immer gleich ganz hoch, das ist immer gleich das Schlimmste. Wenn du nicht betest und du trotzdem gesund bist und Allah subhanahu wa ta'ala dir trotzdem ein Auto gibt und trotzdem eine Wohnung gibt und trotzdem eine Ehefrau gibt und trotzdem Kinder gibt, das ist ein sehr, sehr schlechtes Zeichen für dich. Denn du fühlst dich deiner Sache sicher und Allah gibt dir noch mehr Ni'am, noch mehr Gunsterweisungen, noch mehr Wohltaten, damit du in deiner Sünde weiterhin bleibst. Damit du keine Tauba machst. Damit du nicht aufwachst. Ihr kennt die Sache, dass manche Leute erst aufwachen, ich meine aufwachen, islamisch gesehen aufwachen, wenn es ihnen schlecht geht. Und wenn sie im Sterbebett liegen und wenn sie eine schlimme Krankheit haben, wo es sein kann, dass sie deswegen sterben werden. Das passiert manchen Leuten, damit Allah ihnen die Chance gibt, nochmal nachzudenken. Aber es gibt andere, denen geht es gut bis zum letzten Atemzug. Und das ist kein gutes Zeichen. Und die Sache sieht man sehr, sehr oft. Und meistens sieht man das bei den Kuffar. Viele von ihnen, die sind reich oder ihnen geht es sehr gut. Aber Allah subhanahu wa ta'ala will sie nur in ihre Sünden noch mehr versinken. Und jetzt reden wir über folgende Sache. Und zwar das Ränkeschmieden. Und zwar Allah subhanahu wa ta'ala sagte, ich habe den Vers vorhin so vorgelesen, fühlen Sie sich sicher vor dem Plan Allahs oder vor dem Ränkeschmieden Allahs. Und zwar dieses Wort im arabischen Makr, das Ränkeschmieden, oder Al-Makir, derjenige, der Ränke schmiedet, wie benutzen wir diese Worte in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala? Das Wort Makr oder Ränke schmieden ist nicht ein positiver Begriff an sich. Und trotzdem hat Allah subhanahu wa ta'ala sich diesen Begriff, hat Allah subhanahu wa ta'ala Teile seiner Handlungen mit diesem Begriff bezeichnet. Daraus lernen wir Folgendes. Erstens einmal, das Ränke schmieden, planen im Insgeheimen, ohne dass dein anderer was davon merkt, damit du ihn dazu bringst, also wie heißt es, damit er, wenn er eines Tages stirbt, dann nimmst du ihn zu dir in seiner Sünde. Diese Art von Ränkeschmieden, wenn man sie richtig macht, ist eine gute Sache. Denn genauso im Krieg, es gibt einen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, in dem er sagte, Al-Harbu Khud'a. Wenn man das salopp übersetzt, bedeutet das eigentlich nichts anderes als Krieg führen bedeutet listig sein oder Krieg führen bedeutet betrügen. Aber wenn du deinen Feind im Krieg betrügst, indem du ihm ein Anzeichen gibst, du kommst von links und dann kommst du von rechts und dann besiegst du ihn, das ist eine gute Sache. Und insofern auch Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er Ränke schmiedet oder Pläne schmiedet gegen die Kuffar, gegen diejenigen, die in die Hölle gehen werden, dann ist es eine gute Sache. Aber wenn man Ränke schmiedet als jemand, der sich selbst schlecht ist, gegen jemanden, der gut ist, dann ist es eine verpönte und schlechte Eigenschaft. Also das, die Eigenschaft des Ränkeschmiedens, je nachdem, wenn sie Allah zugeschrieben wird, dann ist sie immer gut. Wenn sie einem Menschen zugeschrieben wird, dann kann es eine gute Sache sein und kann auch eine schlechte Sache sein. Und dabei fällt auf, dass Allah subhanahu wa ta'ala diesen Begriff Makr im Koran an mehr als einer Stelle erwähnt hat, in Surat al-Anfal Vers 30, in Surat al-Naml Vers 50 und Surat al-A'raf, wie wir gerade gesehen haben, 99. Vers. Aber in keiner Stelle hat Allah subhanahu wa ta'ala sich selbst bezeichnet als Al-Makir. Und zwar derjenige, der Ränke schmiedet. Denn Allah subhanahu wa ta'ala gehören die schönsten Namen. Al-Asma, Al-Husna. Und Al-Makir gehört nicht zu den Asma Al-Husna. Erstens aus logischen Gründen und zweitens, was eigentlich erstens ist, weil es nicht im Koran steht und weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam es Allah subhanahu wa ta'ala nicht diesen Namen zugeschrieben hat. Kommen wir zu einem zweiten Begriff, weil wir schon bei dieser Thematik sind. Das Betrügen. Kein Mensch würde auf die Idee kommen und sagen zu einem guten Menschen, dass er betrügt. Und in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala schon gar nicht. Im Arabischen gibt es zwei Worte für das Betrügen oder Hintergehen. Das eine ist Khiyana und das andere ist Khida'a. Und das eine hat sich Allah subhanahu wa ta'ala nicht zugeschrieben und das andere hat Allah subhanahu wa ta'ala als eine Handlung von seinen Handlungen beschrieben. Das erste hat Allah subhanahu wa ta'ala sich nicht zugeschrieben, Al-Khiyana. Warum? Weil Khiyana, das Wort für Betrügen im Arabisch, Khiyana, ist immer etwas Schlechtes. Es kann nie etwas Gutes sein. Aber das Wort Khida' ist auch, bedeutet auch Betrügen und verhält sich so wie Al-Makr. Wenn es Allah subhanahu wa ta'ala zugeschrieben wird, ist eine gute Sache. Und wenn es Allah subhanahu wa ta'ala aber Allah wird nicht beschrieben als Al-Khadi'. Jetzt fragt man sich, wie kann es denn sein, dass man die Eigenschaft des Betrügens Allah subhanahu wa ta'ala zuschreibt und sagt, es ist eine gute Sache. Wie kann das sein? Gucken wir uns einen Vers aus Surat An-Nisa an. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat An-Nisa, Vers 4, Surah 4, Aya 142, Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wenn wir das sprachlich übersetzen, bedeutet das Folgendes. Wahrlich, die Heuchler betrügen Allah. Aber in Wirklichkeit betrügt er sie. Das ist die arabische Übersetzung dieses Verses. Jetzt fragt man sich, was bedeutet in diesem Bezug betrügen? Manche Gelehrte sagen auf Arabisch, هذا من باب مشاكلة اللفظ. Das bedeutet, Allah subhanahu wa ta'ala hat zwar diesen Begriff für seine Handlung verwendet, aber nur, weil er beschrieben hat, dass die Munafiqin das auch machen. Das heißt, er sagt, die Heuchler betrügen, aber in Wirklichkeit betrügt er sie. Und in Wirklichkeit meint er nicht betrügen, sondern in Wirklichkeit meint er damit, Allah subhanahu wa ta'ala wird sie eines Tages bloßstellen. Das haben manche Gelehrte gesagt. Aber wir brauchen diese Uminterpretation eigentlich nicht. Weil wenn wir uns anschauen, wie die Munafiqin Allah betrügen, dann verstehen wir, was Sache ist. Ein Heuchler, was macht er? Ein Heuchler, der große Heuchler, der tut so, als wäre er ein Muslim. Richtig? Das heißt, er lebt in dieser Gesellschaft und genießt das Leben eines Muslims. Er tut so, als wäre er ein Mu'min, ein Muslim. Und vielleicht heiratet er von der muslimischen Frau. Vielleicht erbt er als Kafir, weil er tut, als wäre er ein Muslim. Und so weiter und so fort. Und er darf in die Moschee gehen, darf dort beten, in der Gemeinschaft der Muslime. Bekommt vielleicht Zakat, weil er ein armer Muslim ist, angeblich. Und so weiter und so fort. Das heißt, inwiefern betrügt er Allah subhanahu wa ta'ala? Er tut so, als wäre er ein Muslim und profitiert von der Scharia. Was macht Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm jetzt? Jetzt, wenn wir eben dieses, was bedeutet in diesem Fall jetzt Betrug bei den Heuchlern? Sie geben nach außen etwas anderes, als was in ihrem Inneren ist. Richtig? Allah macht mit ihnen das Gleiche. Allah subhanahu wa ta'ala lässt sie in dieser Gesellschaft als Muslime leben. Und er lässt sie essen und trinken und wenn sie schlachten wird, essen wir ihr Fleisch und er heiratet die muslimischen Frauen. und er bekommt Zakat, braucht keine Jizya zahlen. Wir tun, Allah tut mit ihm auch so, als wäre er ein Muslim. Aber sobald der Engel des Todes kommt und ihm die Seele wegnimmt, dann plötzlich behandelt ihn Allah nicht mehr als Muslim, sondern als Kafir. Okay? Insofern, wenn wir das verstanden haben, haben wir kein Problem mehr mit diesen Begriffen. Ja? Man muss es eben nur richtig erläutern und richtig verstehen. Als nächstes erwähnt der Autor, rahimahullah ta'ala, einen zweiten Vers. Er sagte, وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. Wer verzweifelt denn an Allahs Barmherzigkeit, oder wer verzweifelt an der Barmherzigkeit seines Herrn, außer denjenigen, die irre gegangen sind? الضالون. الضالون ist das gleiche wie الضالين. Das ist nur ein anderer grammatikalischer Fall. Was bedeutet die Aya? Die Aya bedeutet, jeder, der daran zweifelt, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn in seiner Barmherzigkeit annehmen kann. Jeder, der die Hoffnung aufgibt, dass Allah ihn sich seine erbarmen kann, das ist ein Dal, ein Irregegangener, einer auf dem falschen Weg, auf dem falschen Pfad. Wer hat diese Aussage getroffen? Allah natürlich im Koran. Aber über wen sagt Allah das? Über Ibrahim a.s. Denn diese Aya, liebe Geschwister, Surat al-Hijr, im 56. Vers, sagt Ibrahim dies. Was hat er vorher gesagt? Und zwar ist es passiert, ihr wisst ja, Ibrahim a.s. war schon sehr alt, als die Engel zu ihm gekommen sind und ihm gesagt haben, du wirst ein Kind bekommen. Und das war ja dann, wie gesagt, sein erstes Kind, und zwar dann Ismail a.s. Und dann die Geschichte ist bekannt, dass er in diesem hohen Alter ein Kind bekommen hat und dann auch noch dieses, was er sich die ganze Zeit erhofft hat, sollte er dann auch noch opfern und schlachten für Allah subhanahu wa ta'ala. Die erste Reaktion von Ibrahim war, weil er es nicht fassen konnte, sagte er, أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَمْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ. Das heißt, bringt ihr mir etwa diese frohe Botschaft, diese Bushra, diese gute Nachricht, obwohl ich schon alt geworden bin? Was wollt ihr mir eigentlich für eine Botschaft bringen? Und dann sagten die Engel zu ihm, بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُمْ مِنَ الْقَانِطِينَ. Wir haben dir die Vorbotschaft überbracht in Wahrheit. Was wir dir sagen, ist wahr. Deswegen gehör nicht zu denjenigen, die zweifeln. Und dann sagte Ibrahim a.s., der von Glauben erfüllte Mensch, sagte, وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. Er sagte, also natürlich auf keinen Fall zweifle ich, denn nur diejenigen zweifeln an Allahs Rahma, die irre gegangen sind. الضَّالُّونَ. Und deswegen ist es absolut verboten, so lernen wir von Ibrahim a.s., zu zweifeln daran, dass Allah subhanahu wa ta'ala dich aufnehmen kann in seine Rahma. Und das ist genau das Gegenteil von den anderen. Die anderen fühlen sich sicher, dass Allah sie niemals bestrafen wird. Und derjenige hier, vor dem gewarnt wird, ist derjenige, der nicht mehr Hoffnung hat. Die Hoffnung aufgegeben hat darauf, dass Allah ihn vergeben wird. Und warum ist dies verboten? Aus mindestens zwei Gründen. Der erste oder der nullte Grund erstmal, der uns weniger jetzt interessiert, explizit, natürlich weil Allah es hier erwähnt hat, den Vers. Aber was ist die Weisheit, die dahinter steckt? Erstens einmal, jemand, der zweifelt daran, dass Allah ihn in seine Barmherzigkeit aufnimmt, er zweifelt an Allahs Allmacht. Und er zweifelt daran, dass Allah es tun kann. Denn er findet das als etwas sehr, sehr weit hergeholtes. Und zweitens, jemand, der so etwas tut, zweifelt an Allahs Barmherzigkeit. Und beziehungsweise nicht zweifelt, sondern als würde er sie nicht hochschätzen. Und als würde er ihr nicht den Stand geben, den die Rahma von Allah subhanahu wa ta'ala verdient. Und Allah subhanahu wa ta'ala kann in seine Rahma aufnehmen, wen er will. Und er wird auch in seine Rahma aufnehmen, wen er will. Aber wird Allah subhanahu wa ta'ala jeden in seine Rahma aufnehmen? So sagte Allah subhanahu wa ta'ala in Surat al-A'raf, meine Barmherzigkeit umfasst alle Dinge und so werde ich sie nur denjenigen jetzt zuschreiben und geben, Yawm al-Qiyamah, also gemeint, die gottesfürchtig sind und die also beten und die Zakat entrichten. Das ist die Bedeutung des Verses. Was wir daraus lernen ist, wenn jemandem von uns etwas Schlechtes passiert und wenn man eine Sorge hat und ein Problem hat, darf man nicht denken, dass Allahs Barmherzigkeit weit, weit weg ist. Es gibt sehr viele Menschen, die schon in großen Sorgen gewesen sind, von denen Allah uns im Koran darüber sogar berichtet hat, die in solch großer Sorge waren, in solchen Sorgen waren wir alle noch nicht. Und sie haben die Hoffnung nicht aufgegeben und Allah hat sie gerettet aufgrund einer guten Tat, die sie getan haben. Und eines der besten Beispiele ist das Beispiel von Yunus alayhi salam. Und zwar über ihn sagte Allah subhanahu wa ta'ala, فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Allah sagt in Surat As-Saffat 144 und 143, wenn er nicht zu denjenigen gehören würde oder wenn er nicht zu denjenigen gehörte, die Allah lobpreisen, viel lobpreisen, dann wäre er oder dann würde er in seinem Bauch verweilen bis an den Tag, an dem sie auferstehen werden oder auferweckt werden. Und gemeint ist Yunus alayhi salam, wissen wir alle, war in dem Bauch von diesem Wal verschluckt. Und wenn man mal alleine ist, kann man sich mal vorstellen, wie das für ein Gefühl sein muss, im Meer zu sein, erst einmal rausgeschmissen aus dem Schiff und dann kommt ein Wal und da hast du so schon Todesangst, weil du davon ausgehst, dass du eh sterben wirst, aber du stirbst nicht, sondern er verschluckt dich und du bist jetzt innen drin. Über kurz oder lang wirst du sowieso sterben, denkst du dir, aber er in diesen Sorgen lobpreist er Allah subhanahu wa ta'ala weiter. Und das ist wirklich eine Sache, dessen Wirklichkeit, das heißt diese Tat, die Yunus gemacht hat, die kann man nur verstehen oder kann man sich nur verinnerlichen, wenn man darüber nachgedacht hat, in solcher Situation. Am besten denkt man mal über sich selbst nach, wenn man vielleicht mal in einer Situation war, wo es einem sehr schlecht ging. Manche Menschen, wal'iyadu billah, möge Gott uns davor bewahren, unterlassen dann das Gebet oder machen eben kein Dua, und andere Leute, noch schlimmer als dies, sie sind mit Allahs Bestimmung unzufrieden oder sie beleidigen Allah subhanahu wa ta'ala sogar. Und das sind Sachen, die von denen wir allen mit Sicherheit leider schon gehört haben. Aber was wir haben auch andere Beispiele in der Sunna von den drei Leuten, die in der Höhle waren und denen der Ausgang versperrt wurde durch einen großen Stein, durch einen Felsen, und dann haben sie auch Dua gemacht und so weiter und so fort. Wir haben viele Beispiele darüber in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Des Weiteren hat der Autor rahimahullah eine Überlieferung erwähnt, und zwar über Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma. Er sagte, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam folgendes gefragt wurde, auf Arabisch erstmal, an Ibn Abbas radiallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam su'ila anil kabair faqala ash-shirku billah wal ya'su min rawhillah wal amnu min makrillah. Und zwar sagt er, dass der Gesandte Allah sallallahu alayhi wa sallam gefragt worden ist über die großen Sünden. Dann sagte der Prophet sallallahu alayhi wa sallam, dass zu den großen Sünden folgende gehört: Ash-Shirk, in Bezug auf Allah, dass man verzweifelt, dass man die Hoffnung aufgibt auf die Erleichterung von Allah und dass man sich sicher fühlt vor dem Plan Allahs. Erst einmal zu dieser Überlieferung. Der erste Teil, der Shirk Billah und das Shirk, und dass man sich sicher fühlt davor, dass man die Hoffnung aufgibt, Entschuldigung, dass man die Hoffnung aufgegeben hat, darauf, dass Allah einem helfen wird, Erleuchtung bringen wird. Diese zwei Sachen sind über den Propheten sallallahu alaihi wasallam authentisch überliefert worden. Al-Albani rahimahullah sagte, das ist Hassan, über ihn überliefert worden, in manchen Überlieferungen. Aber der letzte Teil, Al-Amnu min Makrillah, den habe ich nicht über den Propheten sallallahu alaihi wasallam gefunden. Zumindest nicht nirgends gesehen, wo jemand gesagt hat, dass es authentisch ist. Aber Abdullah ibn Mas'ud hat das gesagt. Ibn Kathir sagte, dass dies zweifellos authentisch über Abdullah ibn Mas'ud überliefert worden ist. Gut. Wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, dass der Schirk zu den großen Sünden gehört, und das ist auch zweifellos der Fall, die Frage, die wir uns schon mal gestellt haben, gehört dann dazu der kleine Schirk auch oder nur der große Schirk? Und offensichtlich gehört dazu der kleine Schirk und der große Schirk. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam keinen Unterschied gemacht hat. Und auch was darauf hinweist, ist das, was authentisch über Abdullah ibn Mas'ud überliefert ist. Und zwar sagte Abdullah ibn Mas'ud, den Hadith haben wir schon mal erwähnt, لَأَنْ أَحْلِفَ بِاللَّهِ كَاذِبًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَحْلِفَ بِغَيْرِهِ صَادِقًا. Er sagte, dass ich bei Allah schwöre, obwohl ich weiß, dass ich lüge, ist mir lieber, als dass ich bei jemandem anderes außer Allah schwöre, obwohl ich weiß, dass ich die Wahrheit spreche. Diese Aussage ist gewaltig, weil ihr wisst, bei Allah subhanahu wa ta'ala zu schwören und dabei zu lügen, wenn jemand sagt, ich schwöre bei Allah, dass das und das und das, und man lügt dabei, dann gehört das zu den großen Sünden. Man nennt es auf Arabisch Al-Yamin Al-Ghamus. Das heißt, der eintauchende Schwur. Man nennt ihn den Eintauchenden, weil derjenige, der so etwas tut, wird in die Hölle eingetaucht werden dafür. Und das ist zweifellos eine riesige Sünde. Zweifellos. Aber er sagt, Abdullah sagt, das ist mir immer noch lieber, als bei jemand anderes außer Allah zu schwören, selbst wenn ich die Wahrheit spreche. Denn wenn man bei jemandem anderes schwört außer Allah, was ist das? Das ist Schirk. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer bei jemand anderes schwört außer bei Allah, hat entweder Schirk oder Kufr begangen. Das heißt, auch wenn du bei dem Propheten sallallahu alaihi wasallam schwörst, das ist Schirk. Oder wenn du bei einem Engel schwörst, oder bei irgendwas, das Einzige, wobei du schwören darfst, ist Allah subhanahu wa ta'ala und seine Namen und Eigenschaften. Das alles. Sonst bei niemand anderes außer Allah. Naja, und wenn das eine schon und das Schwören bei jemand anderem außer Allah, haben die Gelehrten gesagt, ist der kleine Form des Schirk. Ist der kleine Form des Schirk. Und diese Aussage, wie Geschwister, weist darauf hin, dass das Schwören bei jemand anderes außer Allah ist schlimmer als eine riesige große Sünde. Ja. Das ist ein Hinweis darauf, dass auch der Schirk damit gemeint ist, auch der kleine Schirk damit gemeint ist in dem Hadith. Und natürlich, der Schirk befindet sich, wo kann er wieder auftreffen? In allen drei Kategorien des Tawhid, Al-Rububiyya, Al-Uluhiyya oder in den Asma und den Sifat, den Namen Allahs und seinen Eigenschaften. In allen drei Kategorien kann der Schirk auftauchen. Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, und dann der letzte Teil, also der erste Teil war Schirk. Der zweite Teil war, sich die Hoffnung aufgeben auf Allahs Erleichterung, Barmherzigkeit. Darüber haben wir, ich denke, das ist klar, da brauchen wir nicht also lange darüber sprechen. Ja? Darüber haben wir schon gesprochen. Zweitens, dass man sich sicher fühlt vor dem Plan Allahs, darüber haben wir auch ausführlich gesprochen. Und dazu gibt es aber noch einen Vers, liebe Geschwister, um das zu nochmal betonen, was wir vorhin gesagt haben. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat al-A'raf in den 182. bis 183. Vers: وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينَ. Übersetzt in etwa sagt Allah subhanahu wa ta'ala: Und diejenigen, die unsere Ayat leugnen, werden wir stufenweise dem Verderben näher bringen. Diejenigen, die unsere Zeichen leugnen, die nicht an den Koran glauben, die werden wir stufenweise dem Verderben näher bringen. Das heißt schrittweise. Nicht auf einmal, sondern langsam. Und Allah gibt ihnen immer gute Taten, gute Gunsterweisungen noch mehr, damit sie denken, dass es ihnen gut geht, aber in Wirklichkeit führt er sie zur Hölle. Denn Allah subhanahu wa ta'ala leitet recht, wenn er will, und leitet in die Irre, wenn er will. So hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt. Als ich euch den Hadith gerade eben vorgelesen habe, wer darauf achtet, der hat Folgendes bemerkt. Ich habe gesagt, dass Abdullah ibn Abbas den Propheten sallallahu alaihi wa sallam fragte über die großen Sünden. Und dann habe ich gesagt, dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, zu den großen Sünden gehört 1, 2, 3. Aber dieser Ausdruck, zu den großen Sünden gehört, gehört nicht zum Hadith, sondern das haben die Gelehrten verstanden. Denn es gibt andere Hadithe, in denen Allah, denen der Prophet sallallahu alaihi wa sallam über große Sünden spricht und erwähnt zum Beispiel 7. Er sagte, meidet die 7 vernichtenden Sünden. Ja? Und das heißt, es gibt auf jeden Fall mehr als die 3. Aber warum hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ausgerechnet diese 3 erwähnt? Das weiß Allah am besten Bescheid. Aber das kann zum Beispiel abhängen von was? Von dem Fragenden. Und das ist eine Sache, wenn wir die verstanden haben, dann haben wir keine Probleme mit Hadithen oder mit manchen Ayat. Weil manche Leute lesen zum Beispiel in einem Hadith, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, die 7 großen Sünden. Dann liest er hier die 3 großen Sünden und so weiter. Und dann denkt er, es ist ein Widerspruch. Das ist aber kein Widerspruch, denn er hat nicht gesagt, es gibt nur diese 3, sondern hat einfach 3 aufgezählt. Und das gibt es, liebe Geschwister, solche Missverständnisse tauchen manchmal bei Leuten auf, die eben nicht wissen, wie man Hadithe zusammenfügt. Als nächstes erwähnte der Autor, möge Allah sich seiner erbarmen, eine ähnliche Aussage von Abdullah ibn Mas'ud, noch zur zusätzlichen Stärkung, was eben, wie gesagt, etwa in diesem Wortlaut Ibn Kathir für Sahih erklärt hat. Und zwar sagte er, أَكْبَرُ الْكَبَائِرُ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَالْأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ وَالْقُنُوتُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ وَالْيَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ. Und zwar sagte er, die größten Sünden sind folgende. Und das wäre so wie eine Interpretation des ersten Hadiths. Weil es geht nicht um alle Sünden, sondern um die größten. Erstens der Schirk in Bezug auf Allah. Zweitens, sich vor Allahs Plan sicher zu fühlen. Drittens, an Allahs Barmherzigkeit verzweifeln. Und viertens, die Hoffnung auf Allahs Erleichterung aufgeben. Und diese 2 letzten Sachen sind fast das gleiche. Ja? Also verzweifeln an Allahs Barmherzigkeit oder die Hoffnung auf Allahs Erleichterung oder Barmherzigkeit aufgeben, das ist fast dasselbe, wie wir sicherlich verstehen. Und Allah weiß am besten Bescheid. Wa sallallahu wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.